nach der Verbrennung. Nach der Besprechung von Goebbels, Burgdorf, Bormann, Krebs und Munke, auf der die Punkte für die Verhandlungen mit General Schukow festgelegt worden waren, hatte sich General Krebs als Parlamentär zu den Russen begeben. Um 21 Uhr war der General noch nicht zurückgekehrt. Munke befahl, den Ausbruch um 24 Stunden zu verschieben. Später am Abend kam General Krebs endlich wieder in der Reichskanzlei an. Er berichtete Dr. Goebbels, dass der russische General Schukow die bedingungslose Kapitulation verlange. Er habe allein die Zusicherung erreichen können, dass Verwundete und Gefangene nach den Bestimmungen der Genfer Konvention behandelt werden sollten. Unser Entschluss stand fest. Der gewaltsame Ausbruch wurde auf den 1. Mai 1945 um 21 Uhr endgültig festgesetzt. Uns war alles egal. Es gab nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder lebend die feindlichen Linien zu durchbrechen oder einen anständigen Soldatentod zu finden. Immer mehr russische Soldaten sickerten im Tiergarten ein. Wir würden Mühe haben, bei größeren Angriffen unsere Stellung bis zur Stunde des Ausbruchs zu halten. Unwillkürlich folgte unter dem Eindruck dieser unerbitterlich harten Tatsache meine Gedanken zur Frau Dr. Goebbels. Was sollte aus ihr werden? Was aus ihren kleinen Kindern? Sie hatte nicht von ihrem Manne fortgehen wollen, und jetzt war es zu spät. Meine Gedanken überstürzten sich. Sollte es denn keinen Weg mehr geben, wenigstens die unschuldigen Kinder aus dem Chaos zu retten? Der 1. Mai 1945 war angebrochen. Die Stimmung im Führerbunker war fast unerträglich geworden. Nachmittags kam Staatssekretär Naumann zu mir und bat, ich möge noch einmal 200 Liter Benzin in den Bunker schaffen lassen. Dr. Goebbels und seine Frau hätten den Entschluss gefasst, ebenso wie der Adolf Hitler und seine Frau, sofort nach unserem Ausbruch der Reichskanzlei gemeinsam aus dem Leben zu gehen und sich verbrennen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch der Bele Allianzplatz, Anhalter Bahnhof, Potsdamer Brücke, Brandenburger Tor und Bahnhof Friedrichstraße sowie das Schloss Viertel in den Händen der deutschen Truppen. Ein junges Mädchen wurde schwer verwundet in das Bunkerlazarett der neuen Reichskanzlei eingeliefert. Ihr Kleid war zerrissen und mit Blut befleckt. Sofort wurden die Wunden gesäubert und ein Verband angelegt. Trotz der großen Schmerzen, die sie ertragen musste, kam kein Klagelaut von ihren Lippen. Bleich und ermüdet lag sie da. Kaum hörbar fragte sie nach ihrem Verlobten. Sie wusste, dass er hier in der Reichskanzlei bei mir als Fahrer tätig war. Sie hatte nur wenig Hoffnung, ihn hier zu finden, und glaubte, ihn mit einem Auftrag unterwegs. Ihre Sorgen waren unnötig. Ich ließ den Mann sofort kommen und ihn von seinen Sicherungsposten ablösen. Sobald sie ihren Verlobten bei sich sah, schien sie alles andere, auch ihre Schmerzen, vergessen zu haben. Dann stand der Mann vor mir und erklärte mir, dass er einen Wunsch seiner Braut erfüllen wolle. Es sei ihre Herzensbitte, dass sie einander heiraten. Ich ging sofort zu Staatssekretär Dr. Naumann, der als Jurist dafür zuständig war und der auch einige Tage vorher schon einige Nottrauungen vorgenommen hatte, und trug ihm den Fall vor. Naumann lehnte ab. Er sagte, er sei mit der Arbeit überlastet und könne sich im Augenblick nicht damit befassen. Sein eigener Chef, Dr. Goebbels, nehme ihn zu stark in Anspruch. So blieb mir als dem Vorgesetzten dieses Mannes und seinem zuständigen Einheitsführer nichts anderes übrig, als die Trauung persönlich vorzunehmen. Ich ließ die Heiratsurkunden eiligst schreiben und bestellte das Paar für 18 Uhr in die Diätküche des Bunkers, um dort die Trauung vorzunehmen. Gestützt von den Trauzeugen betrat das Mädchen mit ihrem Verlobten den Raum. Wie bei den anderen Trauungen herrschte auch hier feierliche Stimmung, Stille. Nur die Granatanschläge unweit der Reichskanzlei oder im Garten waren dumpf zu hören. Trafen die Geschosse der feindlichen Artillerie im Bunker, so hörte sich es an, als würde Gläser zerbrochen. Es war schwer für mich, den beiden, die für diese Stunde richtige Worte zu sagen. Uns war es seltsam feierlich zumute, als in dieser unvorstellbar schweren Situation die Augen dieser beiden jungen Menschen mich mit solchen innigen Leuchten und so tiefem Vertrauen anschauten, wie es glückliche Brautpaare auch in anderen Zeiten nicht anders tun können. Kurz nach der Trauung meines jungen Kamerades erfuhr ich, dass die Kinder der Familie Goebbels inzwischen gestorben waren. Dr. Stumpfecker erzählte mir, Goebbels habe ihn gebeten, seine Kinder durch Einspritzung eines schnell wirkenden Giftes aus dem Leben scheiden zu lassen. Er, Dr. Stumpfecker, sei dazu nicht fähig gewesen. In Gedanken an seine eigenen Kinder könnte er diese Tat unmöglich mit seinem Gewissen vereinbaren. Goebbels sei verzweifelt gewesen. Um keinen Preis habe er seinen Kindern lebend in die Hände des Feindes fallen lassen wollen. Schließlich habe er unter den Flüchtlingen im Kohlebunker einen Arzt ausfindig gemacht, der für die Einstellung des Ehepaar Goebbels Verständnis gefunden hatte. Dieser Arzt habe den Tod der Kinder herbeigeführt. Die letzten Vorbereitungen zum Ausbruch waren getroffen. Überflüssiges Gepäck musste zurückgelassen werden. Auch der Nachlass Frau Eva Hitlers, den sie kurz vor ihrem Tode verteilt hatte, konnte nur teilweise mitgenommen werden. Die Uhr zeigte 20.45 Uhr. Die Vorbereitungen für die Verbrennung von Dr. Goebbels und seiner Frau waren getroffen. Er selbst hatte alles persönlich angeordnet. Alle, die sich an diesem Ausbruch beteiligen wollten, Ob Soldaten, Flüchtlinge oder Verwundete wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Der von mir befehligten Gruppe wurden noch ungefähr 30 Frauen zugeteilt. Noch einmal ging ich in den Führerbunker zurück, um mich von Dr. Goebbels und seiner Frau zu verabschieden. Obwohl ihre Kinder erst mehrere Stunden tot waren, zeigten sie sich ruhig und gefasst. Mit schmerzerfülltem Gesicht bat mich Frau Magda Goebbels, ihren Sohn Harald, aus erster Ehe, falls ich ihn treffen würde, herzlich von ihr zu grüßen. Sie solle ihm berichten, unter welchen Umständen seine Mutter gestorben sei. Ich solle ihm berichten, unter welchen Umständen seine Mutter gestorben sei. Es war dunkel geworden. Die einzelnen Gruppen hatten die Reichskanzlei verlassen. Schnell ging es über den ausgestorbenen Wilhelmsplatz. Wir stiegen in den U-Bahn-Schacht und marschierten in Richtung Friedrichstraße. Über Schwellen und Schienen erreichten wir nach etwa einer Stunde den Bahnhof Friedrichstraße. Ein erschütterndes Bild bot sich unseren Augen. Zu Tode erschöpfte Soldaten, Verwundete ohne jegliche Betreuung und Geflüchtete lagen an den Wänden auf den Bahnsteigen und Treppen umher. Die meisten von ihnen hatten jede Hoffnung auf eine glückliche Flucht aufgegeben und waren völlig apathisch. Ich verließ vorläufig allein den Bahnhof, um eine Möglichkeit für den Durchbruch in Richtung Norden zu erkunden. Der mir gegebene Befehl hatte gelautet, dass ich versuchen solle, mit meiner Gruppe, die etwa 100 Mann umfasst, Fair Berlin zu erreichen. Dort sollte ich dem Vernehmen nach eine im Kampf stehende größere deutsche Kampfgruppe befinden. Wenige Meter hinter der Weidendammer Brücke befand sich eine Straßensperre. Hohl schalteten Abschüsse zu mir herüber. Die Umgegend lag wie ausgestorben. Einige Männer, welche die Straßensperre besetzt hielten, berichteten mir, dass es zwar verschiedenen Trupps gelungen sei, durchzubrechen, dass andere dagegen unter schwersten Verlusten zurückgeschlagen wurde. Ein Blick durch die Sperre überzeugte mich von der Wahrheit des Gesagten. Tote und Verletzten lagen wie dunkle Schatten auf der Straße. Der Anblick war grauenhaft. Im Hintergrund, in der Höhe der Ziegelstraße, unterhielten die Feinde ein Riesenfeuer, um die Friedrichstraße zu übersehen zu können. Nach Aussage der Männer von der Straßensperre hatten sich russische Soldaten in den Häusern und Trümmern der Friedrichstraße verschanzt. Mit ihren Schnellfeuerwaffen wählten sie alles nieder. Nachdem ich meine Gruppe nachgezogen hatte, wurde der Admiralpalast vor mir als ständiger Sammelpunkt festgelegt. Jedem Einzelnen sollte die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von der eigenen Gruppe, sich einer anderen Kampfgruppe beim Durchstoß anzuschließen. Es war gegen 2 Uhr morgens, als ein kleiner Trupp Leute auf mich zukam. Ich erkannte Bormann in der Uniform eines SS-Obergruppenführers. In seiner Begleitung erblickte ich Dr. Naumann, den Adjutanten von Dr. Goebbels, SS-Hauptsturmführer Schwägermann und Dr. Stumpfegger. Sie hatten nach uns die Reichskanzlei verlassen. Ich wandte mich sofort zu Schwägermann und fragte ihn, was aus Dr. Goebbels und seiner Frau geworden sei. Schwägermann, der bis zum Schluss bei Dr. Goebbels gewesen war, gab mir einen kurzen Bericht, das Ehepaar Goebbels sei genauso aus dem Leben geschieden wie das Ehepaar Hitler. Der Minister habe sich erschossen und Frau Magda Goebbels habe Gift genommen. Die Hochspannung der Situation erlaubte es nicht, sich noch länger darüber zu unterhalten. Baumann besprach mit Dr. Naumann und mir die Lage. Er brauchte Panzer für den Durchbruch. Ich erklärte ihm aber, dass voraussichtlich keine Panzer mehr im Stadtgebiet vorhanden seien. Es kam uns wie ein Wunder vor, dass nach kurzer Zeit doch plötzlich aus dem noch von uns besetzten Stadtviertel Kettengeräusche näher und näher kamen. Wir atmeten erleichtert auf, als 3 Panzer IV in Begleitung von 3 Schützenpanzerwagen vor uns an der Panzersperre hielten. Ich wandte mich an den Kommandanten des 1. Panzers. Er meldete sich als SS-Obersturmführer Hansen mit den Resten einer Panzerkompanie von der SS-Division Nord, die sich befehlsmäßig nach Norden absetzte. Ich setzte ihn von der Absicht unseres Ausbruchs in Kenntnis und befahl ihm, langsam zu fahren, damit unsere Gruppe im Schutze der Panzer bis zur Ziegelstraße folgen könne. Um die einzelnen Wagen bildeten wir Trauben. Schritt für Schritt schoben sich die Panzerwagen voran. Geduckt folgten wir als schwarze Schatten. Bormann und Dr. Naumann gingen etwa in Höhe des Turms, links neben dem Panzer. Dr. Stumpfegger und ich folgten unmittelbar hinter ihnen. Die Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Jeder wusste, es ging auf Leben und Tod. Plötzlich feuerte der Gegner aus allen Rohren. In Sekundenschnellen schoss unerwartet eine kralle Stichflamme aus der Seite unseres Panzers hervor. Bormann und Dr. Stumpfegger waren unmittelbar vor mir und wurden vom Luftdruck der Explosion fortgeschleudert. In derselben Sekunde verlor auch ich meinen Halt. Dr. Stumpfegger flog gegen meinen Körper. Ich wurde weggeschleudert und verlor die Besinnung.